Näher betrachtet stoßen wir auf das gleiche Problem wie bei der Frage, welche Hautfarbe nun mit dem Genom unserer Heldin korrespondiert. Uns fehlen die modernen Entsprechungen. All die Frauengestalten, die uns beim Italiener einfallen, sind mehr oder minder männliche Imaginationen der Popkultur. Auch sonst, das, was uns heute beim Stichwort starke Frau in den Sinn kommt, sind in der Regel leider nur jene, die eine Funktion im patriarchalen System erfüllen. Allein als Frau, Mutter oder Tochter eines wichtigen Mannes erhalten sie ihre Bedeutung. Wir haben kaum konkrete Vorstellungen, wie es damals wirklich war. Wir können allenfalls erahnen, wie Frauen sich gaben in Zeiten vor allem Patriarchat. In Zeiten, als noch niemand auf die Idee kam, sie könnten das schwache Geschlecht gewesen sein. Vielleicht finden wir also eher bei männlichen Rollenvorbildern Inspiration? Oder sollten wir uns damit abfinden, dass wir nie eine Vorstellung haben werden, wie unsere 9000 Jahre alte Schamanin tatsächlich war? Was wir nicht vergessen dürfen, wirft Olaf Jörris ein, Spiritualität war damals der Normalzustand. So ein Wald ist ja etwas Ungeheures, überall Geräusche, Blätter in Bewegung, Stimmen, ein ständiges Wispern. Und dann spricht der Pilz. Die leben inmitten eines Kosmos voller Geister, wie man sich das heute noch in Skandinavien ausmalt, ein Reich voller Trolle, Elfen, Waldgeister. Eine allseits beseelte Welt. Sie glaubt ja selbst, Geister zu sehen und mit ihnen Kontakt aufnehmen zu können. Klingt wie ein weiblicher Radagast. Vielleicht wäre das eine Option. Radagast der Braune ist einer der Zauberer bei Tolkien. Ein etwas wunderlicher Freund der Vögel und der Tiere des Waldes, zumindest der Friedlichen. Die sind ja auch unserer Heldin beigegeben, Biber, Igel, Kranich, Reh, Hirsch und Schildkröte. Sie hat weder Fuchs, Luchs noch Marder dabei, geschweige denn Wolf oder Bär. Und ein Virtuose der Kräuterkunde ist Radagast auch. Und trotzdem mutig. Zumindest in Peter Jacksons Hobbit-Verfilmung stellt er sich heldenhaft den dämonischen Mächten der Dunkelheit entgegen. Und einen von Kaninchen gezogenen Schlitten hat er auch. Der weiß genau, wo das nächste Loch für die Reise in andere Welten zu finden ist. Abschließend lässt sich nicht mehr klären, wer es auf den Punkt brachte. Eine Art Radagast, gespielt von Leonor Varela, statt der Kaninchen einen Hirsch à la Harry Potters Patronuszauber dabei, und schon waren wir unserer rätselhaften Schamanin so nah wie nie zuvor.